Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Episode von Hirsemann, der Podcast. Mein Name ist der Hirsemann und ich begrüße euch recht herzlich zu meinem ersten Podcast. Beziehungsweise zu meiner ersten Podcast-Folge, denn das ist ja nicht mein erster Podcast. Viele wissen es, vielleicht wissen es ein paar nicht, aber ich bin hier nicht neu, ich war schon mal hier. Ich habe vor gut 6 Jahren selbst gepodcastet und war auch Bestandteil von ein paar guten Podcasts, sei es als Segment, sei es als regelmäßiger Gast oder als Co-Host oder sogar als Host hin und wieder mal. Also ich habe schon viel erlebt, was Podcasts angeht. Und ja, jetzt denkt sich der ein oder andere, warum habe ich dann damals aufgehört? Das hatte eigentlich primär private Gründe, denn ich musste mich damals auf die Schule bzw. auf meinen Realschulabschluss und dann auf mein Abitur konzentrieren und danach habe ich dann eine Berufsausbildung gemacht und hatte eben in dieser Zeit einfach null Zeitraum, um eben diesen Wrestling-Konsum, den ich damals hatte, wirklich aufrecht zu erhalten. Und dann habe ich das Ganze halt beendet, mehr oder weniger. Ich habe dann auch diesen Account hier nicht mehr benutzt, den Namen hier sind wir nicht mehr benutzt, habe das Ganze einfach liegen lassen, habe dann mehr oder weniger meinen Rücktritt in Anführungszeichen verkündet und habe mich dann dazu entschlossen, einfach mein Privatleben an erste Stelle zu stellen und das Ganze hier einfach mal zu pausieren. Damals hatte ich jetzt eigentlich nicht den, nicht den Gedanken, dass ich wieder zurückkomme und irgendwas mit Podcast mache. Das hatte ich auf gar keinen Fall, aber jetzt, wie man sieht, hat sich das geändert. Das hat sich aber auch nur geändert, weil in meinem privaten Leben alles soweit geregelt ist und ich deswegen auch sagen kann, ich habe jetzt einen Wrestling-Konsum, wo ich Raw und SmackDown anschaue in der Woche und das auch nur in Highlight-Form, sprich maximal 30 Minuten. Und das reicht mir auch, denn das geht eigentlich ganz gut in den Zeitplan, den ich aktuell habe, geht das super rein. Also 30 Minuten. Und dann nochmal 30 Minuten für die zweite Sendung, das ist echt toll. Und jeder, der sich die ganzen WWE-Sendungen nicht mehr ganz anschauen kann, vielleicht weil sie langweilig sind, wenn man sie ganz ansieht, vielleicht weil man nicht so viel Zeit hat, dem kann ich auf jeden Fall Highlights empfehlen. Auf YouTube findet ihr da diverse Kanäle, die das anbieten und ja, das sehe ich mir immer an. Und ich habe jetzt, das ist eine komische und auch lustige Geschichte, wie ich wieder hier zum ganzen Podcast mitgekommen bin, denn ich habe damals ein Taut-Video von mir gefunden und habe gedacht, ich lösche den Account, weil den brauche ich nicht mehr. Und dann habe ich mich durch Facebook einloggen müssen, weil ich das damals mit Facebook eingerichtet habe. Und dann habe ich das gemacht und dann bin ich halt bei meinem Facebook-Profil gelandet. Und habe ich gesehen, dass mir ein paar Leute nochmal geschrieben haben, habe ich mir meine alten Beiträge durchgelesen, wie ich da meinen Rücktritt bekannt gegeben habe, wer da alles kommentiert hat. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ein paar Leute noch immer da sind. Und auch ein paar wichtige Leute, mit denen ich gern geschrieben habe, mit denen ich viele Podcasts gemacht habe und die auch wirklich mir ans Herz gewachsen sind. Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, ein paar Leute anzuschreiben. Die haben dann auch erfreulicherweise zurückgeschrieben. Und so bin ich halt dann 1-2 Tage einfach mal hin und wieder mal online gekommen an den Account. Und da habe ich mir halt gedacht, ich könnte eigentlich wieder podcasten, denn ich habe zwar mittlerweile privat über meinen eigenen Fußballverein einen Podcast gemacht, das ist aber nicht das Gleiche, weil ich kann da nicht jede Woche drüber labern, nur wenn die ein Spiel hatten und das auch nicht so viel. Aber hier bei Wrestling kann sich jede Woche drüber reden und das hat mir halt irgendwie gefehlt und ich habe mir sowieso für Computerspielen habe ich mir jetzt ein neues Mikrofon holen müssen und da hat sich jetzt die Situation ergeben, dass ich dieses Mikrofon jetzt auch aktuell benutze. Das hatte ich damals schon. Das ist das gute alte Samsung Meteor Mikrofon und ja, ich habe mir gedacht, wenn ich das habe, kann ich eigentlich wieder podcasten. Und ich habe dann mit ein paar Leuten geschrieben und ja, die meinten auch, sie würden auf jeden Fall reinhören und sie würden vielleicht auch mal mitmachen bei einem Podcast. Und ich habe dann auch mein Facebook-Profil als der Hirsemann aussortiert. Ich habe meine Freundesliste von 250 auf 70 Freunde reduziert. Also nur noch die wichtigsten sind jetzt drin. Und habe dann ja den ganzen Feed ausgemistet und habe somit für mich persönlich beschlossen, hier einen Neustart zu machen. Ja, genau. Und ja, das ist jetzt eigentlich die Background-Story, warum ich wieder da bin. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Ich bin jetzt wieder hier. Ich habe voll Lust drauf, wieder zu podcasten. Und wenn es geht, auch wöchentlich einen Podcast oder vielleicht mehr zu machen, je nachdem. Und ich habe einfach wieder Lust, hier zu podcasten, einfach wieder besser zu werden. Einfach einfach die Routine wieder zu bekommen, einfach hier zu reden, frei zu reden und einfach das machen, was mir Spaß macht, über das reden, was ich gern angucke, WWE zum Beispiel. Und ich habe da echt ein paar schöne Pläne für die Zukunft und hoffe auf jeden Fall, dass es Anklang bei euch findet. Und ja, ich bin sehr motiviert für die ganze Sache und weiß natürlich auch, was mir damals das Genick gebrochen hat. Das war neben WWE noch Ring of Honor, TNA und viele andere Ligen anzugucken und dann alles irgendwie zu podcasten. Und das war echt zu viel. Also jetzt konzentriere ich mich ganz auf WWE. Ich werde kein Impact Wrestling oder so covern. Ich gucke das nämlich auch privat nicht und es interessiert mich nicht mehr, weil ich das Produkt nicht mehr feiere. Und ich werde jetzt einfach über WWE labern und das muss dann auch reichen. So, apropos WWE, kommen wir nun zum ersten Punkt auf dieser Tagesliste, würde ich mal sagen, nämlich zur aktuellen Monday Night Raw Review. Und ich habe von damals habe ich gelernt, dass meine Reviews einfach viel zu lange und viel zu langweilig waren. Ich habe immer wieder über das Gleiche gelabert und immer nochmal ausgeholt und gelabert und gelabert und jedes Match wirklich so, als würde ich es gerade anschauen, gecovert. Und mir ist halt aufgefallen, das muss nicht so sein. Das Ganze hier soll vielleicht maximum 20, 30 Minuten haben. Kompakt, schön, präsentiert, einfach flott die ganze Sache durch, sodass der Hörer ein paar Informationen bekommt. Und es reicht dann auch. Ins Detail muss doch das gar nicht gehen. Das erwarte ich zum Beispiel auch persönlich nicht von einem Podcast. Ich erwarte einfach, dass man über das Produkt redet und dass man vielleicht ein bisschen ausholt und eigene Meinung einbringt. Und das reicht mir dann auch. Nur mal vorweg, warum das Ganze hier jetzt dann, die ganze Review, ein bisschen anders ist, als ich es damals immer gehabt habe. Also, wir haben die Monday Night Raw Ausgabe Nummer 1329 aus dem Sprint Center in Kansas City, Missouri, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das erste Match war ein Tag Team Battle Royal. Da waren viele von den Raw Teams anwesend und die wollten natürlich rausfinden, welches Team der Captain oder das Captain Team bei der Survivor Series gegen SmackDown werden wird. Nun hatten wir da ein paar Teams, die haben sich rausgeworfen aus dem Ring, ganz normal, Battle Royal Style halt. Und dann kam halt Braun Strowman zum Ring und ja, wirft erstmal mal alle aus dem Ring raus. Natürlich wird das Match als No Contest gewertet und er sitzt im Ring und verlangt halt eigentlich auf den Punkt gebracht. Er verlangt nach Baron Corbin, denn der hat ihm ja natürlich gegen Brock Lesnar den Universal Champion Titel gekostet. Deshalb ist Brock Lesnar wieder Universal Champion geworden und Braun Strowman eben nicht, weil sich unser Raw General Manager Baron Corbin hier eingemischt hat. Danach hatten wir Raw Commissioner Stephanie McMahon, die zum Ring kam und natürlich jetzt hier dementsprechend sauer war, dass Braun Strowman hier so ausrastet. Und ja, im Endeffekt hat sie gesagt, sie könnte sich auf einen Deal mit ihm einlassen, wenn er für Team Raw irgendwie einen Sieg holt. Und dann kriegt der Baron Corbin. Dann kam noch Ronda Rousey raus, ein bisschen Beef hatte die mit Stephanie McMahon. Und dann kam noch Baron Corbin, der kassierte, glaube ich, von Braun Strowman oder wurde auf jeden Fall von Sabin erschreckt. Also das ist so ganz einfach das Anfangssegment gecovert von mir jetzt, einfach besprochen kurz. Mehr muss man da auch nicht sagen. Braun Strowman will es jetzt hier auf Baron Corbin irgendwie. Der hat jetzt hier auf Baron Corbin abgesehen und Stephanie McMahon und Ronda Rousey hatten ja seit WrestleMania damals schon irgendwie Beef. Und ja, kommen wir nun zum zweiten Match. Das war nämlich Tamina Snuka mit Nia Jax. Und diese besiegte Amber Moon. Ja, da muss man natürlich nochmal ausholen auf die vorherigen Wochen, in denen Amber Moon und Nia Jax ja immer wieder zusammen aufgetreten sind. Aber einmal kam halt Tamina raus und dann haben sich halt Tamina und Nia Jax gegen Amber Moon ja, verbündet. Finde ich zwar ein bisschen schade, weil ich Nia Jax als Face auch nicht schlecht fand, aber natürlich mit ihrer Statur und ihrem Wrestling-Stil einfach kraftvoll ist es natürlich viel besser, selbige als Heel zu etablieren und mit Tamina, die ja auch einigermaßen kraftvoll daherkommt, die passen einfach super zusammen, die sind so mehr oder weniger die AOP von der Damen-Division. Amber Moon musste hier leider ja eine Niederlage einstecken, aber ich hoffe, dass Amber Moon jetzt irgendwann bald aus dem Programm mit den Beinen rauskommt und selber ihre Matches gewinnen kann, denn ich finde persönlich, dass Amber Moon hier einen guten Job in der WWE macht und ist auch sehr unterhaltsam. Danach kam es zum Segment zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins. Dean Ambrose hat natürlich nach dem Tag Team Titelgewinn mit seinem Shield Brother Seth Rollins selbigen attackiert Und in der letzten Woche gab es natürlich dann auch einen Titelkampf. Denn Seth Rollins kam raus, sagte ja, er kann die beiden Titel nicht verteidigen. Aber der Raw General Manager Baron Corbin war hier anderer Meinung und schickte prompt die Authors of Pain nach draußen. Natürlich begleitet von ihrem Manager Drake Maverick. Und die hatten natürlich ein leichtes Spiel gegen Seth Rollins, 2-1, und haben diesen dann auch besiegt. Und somit hat Seth Rollins die Tag-Team-Titel verloren. Ist zwar noch Intercontinental Champion, aber die neuen Tag-Team-Champions sind AOP. So, das mal als Vorgeschichte. Dean Ambrose hat dann eben nur ganz kurz zusammengefasst. Ich fand das Segment jetzt persönlich nicht so gut. Kam nicht unbedingt so rüber, wie sie es wollten wahrscheinlich. Dean Ambrose hat halt erwähnt, dass der Shield ihn einfach persönlich schwächer gemacht hat, denn er hat immer seinen Brüdern den Rücken freigehalten und so von wegen vom Motto, ja, der dumme Dean, der macht's schon. Im Endeffekt hat er sich immer in die Dienste der anderen gestellt, die anderen haben immer von ihm profitiert und er hat jetzt einfach die Schnauze voll und hat sich jetzt das hier nicht mehr gefallen lassen. Seth Rollins ist natürlich anderer Meinung, aber ja, das Ganze wurde natürlich nur Seth Rollins im Ring, Dean Ambrose auf den Titantron und das war dann eigentlich das ganze Segment. Das dritte Match war der gute Finn Balor, der besiegte Dolph Ziggler. Dolph Ziggler war natürlich wieder begleitet von Drew McIntyre. Und das Match fand ich eigentlich relativ gut. Aber natürlich ist es schade, dass Finn Balor, der erste Universal Champion, hier irgendwo in der Midcard rumdümpelt und eigentlich wirklich kein richtiges Fädenprogramm hat. Vielleicht jetzt hier irgendwie mit Dolph Ziggler, aber das wird sich noch zeigen. Aber irgendwie muss man aus diesem Jungen viel mehr rausholen. Dolph Ziggler hat hier leider eine Niederlage hinstecken müssen. Aber vielleicht ja, sieht man ihn ja eben aufgrund dessen, dass Drew McIntyre aktuell ja einen Push erhält. Vielleicht hilft das Dolph Ziggler nochmal. Also ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn man Drew McIntyre, Dolph Ziggler und Finn Balor, wenn man es schafft, irgendwie die drei zu pushen, denn die haben es wirklich verdient. Das vierte Match war dann eben die ja, zuvor schon angesetzte Tag Team Battle Royal. Ganz kurz gefasst, Bobby Roode und Chad Gable besiegten hier Heath Slater und Rhino, The Revival, Lucha House Party, das B-Team und The Ascension. Ja, somit sind Bobby Roode und Chad Gable die Kapitäne für das SmackDown vs. Raw Tag Team Survivor Series Match. Das fünfte Match war dann Bobby Lashley, der wurde natürlich wieder zum Ring begleitet von Leo Rush. Dieser hatte es mit Elias zu tun und ich fand das Match persönlich gar nicht so schlecht. Elias war außerhalb des Rings, Bobby Lashley war wieder innerhalb des Rings und ja, Leo Rush unten am Boden liegend hat halt dann Elias an den Füßen festgehalten, sodass dieser nicht mehr in den Ring kommen konnte und eben dadurch Elias dann eben auch verloren hatte. Nach dem Match fertigte er einfach noch Leo Rush und auch Bobby Lashley ab, verständlich, wenn diese ihn hier einfach so ja, betrügen und einfach so eine linke Nummer abziehen. Und ich muss sagen, ich finde es gut, dass Elias jetzt endlich ein Face ist, denn das WWE-Universum feiert ihn halt schon. Denn immer wenn die Chance kommt, Walk with Elias, da geht halt jeder voll ab. Und das finde ich auch gut, weil ich finde das einfach so ein Charakter, der hat was, der kann auch als Face was machen. Das sechste Match, da ging es dann drum, ja, erstmal kam Alexa Bliss raus und hatte natürlich das ganze Team der Raw-Damen-Abteilung dabei. Es ging hier natürlich in diesem letzten Match natürlich darum, herauszufinden, wer das letzte Mitglied neben Nia Jax, Tamina, Mickey James und Natalya wird. Denn Alexa Bliss selbst wird bei Survivor Series nicht in den Ring steigen, sondern wird nur als Kapitän anwesend sein. Und in diesem letzten Match ging es darum, einfach diesen Spot zu füllen. Und dafür kam eben Sasha Banks in den Ring und Bayley kam auch in den Ring. Zwei Freunde hier wieder im Ring gegeneinander, aber man konnte hier keinem von beiden den Platz geben, denn das ganze Raw-Team oder der Rest vom Raw-Team attackierte beide und fertigte beide ab und somit kündigte Alexa Bliss an, dass Ruby Riott das neue Teammitglied ist. Und das finde ich also Hut ab, das war eine Aktion, die habe ich nicht erwartet. Ich hätte hier erwartet, dass Sasha Banks zum Beispiel gewinnt, aber nein, Ruby Riott kommt überraschend ins Team. Und damit hast du echt ein gutes Team. Du hast, naja, Checks, Tamina, die fertigen halt alles ab. Dann hast du Natalia. Wenn die jemanden im Sharpshooter hat, dann ist es wahrscheinlich eh vorbei. Mickie James ist eine technisch immer noch Top-Wrestlerin. Und Ruby Riott ist halt einfach verrückt und kann auch für einiges sorgen. Das war aber, ja, das war der Main Event von Raw, aber es war noch nicht alles. Denn im Backstage-Bereich sah man Becky Lynch. SmackDown Women's Champion Becky Lynch hält Raw Women's Champion Ronda Rousey im Armbar. Nachdem sie den ein paar Minuten oder ja, ein paar Sekunden, würde ich mal sagen, gehalten hat, ließ sie wieder los und machte sich auf den Weg zum Ring. Natürlich nicht alleine, denn im Rücken des Raw-Teams kam das SmackDown-Team in den Ring und alle prügelten sich. Und währenddessen bekam Becky Lynch von Nia Jax natürlich einen Faustschlag ins Gesicht, der sich gewaschen hat. Denn ich glaube, sie hat sich dabei die Nase gebrochen. Das ganze Gesicht war voller Blut. Und ja, das SmackDown-Team fertigte das Raw-Team ab. Ronda Rousey kam mit einem Arm noch mehr oder weniger in den Ring. Hielt zwar gut dagegen, aber dann hat sich Becky Lynch einen Stuhl geholt und dann war die ganze Angelegenheit auch vorbei. Denn Becky Lynch hat hier einfach mal Ronda Rousey dominiert. Die SmackDown-Diven bzw. die Wrestlerinnen von SmackDown-Divas, hat man ja früher gesagt, hatten dann den Ring verlassen und waren halt mehr oder weniger, wurden präsentiert als die Gewinner dieser Episode. Und damit endete auch diese Raw-Ausgabe. Also, die Raw-Ausgabe fand ich persönlich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, ja, das Segment mit Dean Ambrose und Seth Rollins war jetzt nicht das Schlechteste. Es hat ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, was hier die Storyline ist. Aber am besten fand ich einfach den Main Event und die ganze Invasion von SmackDown bei Raw. Das haben wir schon so lange nicht mehr gesehen. Und es hat auf jeden Fall gut getan, das hier jetzt auch mal mit den Women zu sehen. Denn die haben es auch verdient, hier mal ein Main Event zu besetzen. Und ich muss sagen, das sind echt ein paar Sachen passiert bei dieser Invasion, die ich nicht hätte kommen sehen. Zum Beispiel, dass Becky Lynch einfach Backstage ist und Ronda Rousey halt wirklich den Armbar verpasst. Und ja, wie gesagt, ich fand die Ausgabe gut. Und es ist mehr oder weniger, ja, eine gute Raw-Ausgabe vor Survivor Series. So, das nächste, was wir jetzt besprechen werden, ist die aktuelle SmackDown-Ausgabe. Aber bevor wir zu dieser kommen, gibt es hier eine kleine Pause. In dieser kleinen Pause werdet ihr ein bisschen Musik zu hören bekommen, damit das Ganze hier nicht ganz so langweilig ist, damit ich nicht die ganze Zeit durchrede und ihr mich die ganze Zeit auf den Ohren habt. Also, jetzt gibt's Musik und danach geht's weiter mit der aktuellen Review von SmackDown. Making noise, Henderson, the announcer. Stay round bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that life a bitch, but don't you dare denounce her. Sharp like a motherfucking dagger. And I walk through like fuck your swagger. Just gotta say, wasn't always this way. But you know sometimes we all fall. Niagara's really if you're gonna get up. Viagra, y'all don't get the picture. Maybe I should tag ya. Maybe I should make that shit a little more clearer. Cause it's time for reflection. I don't need a mirror, but I knew that my drive it would take me far. Now my rate of interest going up AP. Oh, yeah, you're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off, then set it on fire, bitch. Bars and an alcoholic. Hope your bluff picking up cause I'm about to call it. I got the game in my back pocket like a wallet. All it takes is a really big break. And I guess it is the parent I'm about to raise the stakes. Used to Medusa, I ain't fucking with you snakes. I fight for my career but I'll never hit the brakes. I'm the answer if you wanna ask me. I'm a smart guy but you never gon' pass me. Been spitting real since Drake was on the grassy. Ain't that shit about a bitch, Lassie. Knew that my drive it would take me far. Now my rate of interest going up, APR. Yeah, you're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off, then set it on fire, bitch. Yeah. Try to bring me down, but I don't give a fuck. You should probably kick me now. Yeah, I'm moving forward. Y'all should fall back. This ain't dedication. Tell me what you call that. What? Working every night, so everything I write takes flight. Kinda like a kite, I'm like Mike on a mic. But I might fight for the right with the might of a knight in the sight of the light. Alright, alright. Yeah, you try to take our shine. Bad boy, 99. Tell them that we doing just fine. It's our time, and we gonna let it. So, da sind wir wieder und kommen nun zur Review von SmackDown. Es war die 1004. Episode von WWE SmackDown Live und zwar aus dem Enterprise Center in St. Louis, Missouri in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Ganze fing an, der WWE Champion AJ Styles kam in den Ring und sprach natürlich auf Survivor Series an und dass er gegen Brock Lesnar antreten wird. Und prompt kam Paul Heyman in den Zuschauerring zum Vorschein. Er schnappte sich das Mikrofon vom Ring-Announcer und ja, redete dann eben über dieses Match. Und AJ Styles konnte halt zum Beispiel, es lief darauf hinaus, dass er Daniel Bryan besiegt hat. Das hat er auch so ausgedrückt. Und dann kam halt ein Daniel Bryan in den Ring, war irgendwie sauer auf ihn, warum er immer seinen Namen erwähnen musste. Und wenn er das nochmal macht, dann hat das Konsequenzen. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, was hier Daniel Bryan sein Problem ist, was hat er für ein Problem damit? AJ Styles hat ihm ja Respekt gezollt. Ich verstehe auch wirklich nicht, was das ist, aber ich glaube, dass es in den nächsten Wochen nochmal erläutert wird, was genau das jetzt hier war. Auf jeden Fall sagt AJ Styles, ach so, wenn das so ist, der beste Wrestler oder einer der besten, mit denen ich im Ring war, war Daniel Bryan. Und dann dreht halt Daniel Bryan komplett am Rad und liefert sich mit AJ Styles eine Prügelei. Die geht, glaube ich, sogar bis in den Backstage-Bereich, nachdem sie von Security natürlich getrennt werden. Und Shane McMahon, der Commissioner von SmackDown Live, sitzt für den heutigen Tag, für die damals heutige SmackDown-Episode ein Titelmatch an zwischen den beiden. Ja, ich fand, das war mal ein Opening, da geht mal was, da passiert was, da fliegen Fäuste und ich verstehe zwar nicht genau, warum Daniel Bryan hier böse ist, aber lassen wir das mal dahingestellt. So. Beim ersten Match des Abends handelte es sich dann um das Match Jeff Hardy gegen Andrade Cien Almas. Der wurde natürlich von Zelina Vega zum Ring begleitet und ganz kurz und knapp, das war kein schlechtes Match und Jeff Hardy konnte sich hier den Sieg holen, weshalb er jetzt beim Survivor Series SmackDown Team dabei ist. Das zweite Match, das war Rey Mysterio gegen The Miz. The Miz natürlich Kapitän, beziehungsweise nachdem sich Daniel Bryan, der war ja Co-Kapitän von Team SmackDown, nachdem er sich mit AJ Styles geprügelt hat, wurde ihm dieser Posten entzogen. Somit ist The Miz aktuell alleiniger Captain von Team SmackDown und er hat dann eben auch festgelegt, dass Rey Mysterio nicht mehr im Team ist, warum auch immer. Von den Autoritäten, ich glaube von Shane, aber ich weiß nicht mehr genau, oder von Paige, wurde ihm mitgeteilt, dass wenn er ihn besiegt, dann fliegt Rey Mysterio raus. Rey Mysterio konnte sich aber nach einem ja relativ guten Match gegen The Miz durchsetzen und bleibt somit weiterhin im Team von SmackDown. Danach kam Randy Orton in den Ring und wollte Rey Mysterio einen RKO verpassen. Dieser konnte sich aber davor retten und so kassierte halt dann The Miz ein RKO. Ja, ich muss sagen, ich finde es echt toll, dass Rey Mysterio wieder da ist. Der hat echt gefehlt. Das ist nochmal so ein Charakter, der war schon immer dabei und den kennt jeder und der ist halt wirklich wichtig aktuell, denn der bringt nochmal so eine charakterliche Stärke in die WWE. Und ja, charakterliche Stärke. Kommen wir nun zu Randy Orton. Denn der hatte einen Heel-Turn hinter sich und ich muss sagen, das gefällt mir viel besser als der langweilige Randy Orton, den wir die letzte Zeit zu sehen hatten. Denn als Heel kann er nochmal so viel aus seinem Charakter rausholen und ich finde echt gut, was er aktuell macht. Kommt einfach rein in Matches, unterbricht diese Matches, attackiert jemanden, kommt von hinten und verpasst jemanden RKO. Also besser kann es aktuell nicht laufen. Danach kam ein Segment mit Becky Lynch, bei dem auch die anderen Teilnehmer des Raw vs. SmackDown Women Traditional Tag Team Matches dabei waren, sprich das Team von SmackDown. So, jetzt wurde durch Paige bekannt gegeben, dass Becky Lynch nicht bei Survivor Series antreten wird, denn aufgrund des Schlags von Nia Jax bei Raw hatte sie sich wahrscheinlich die Nase gebrochen und hat natürlich jetzt hier keine ärztliche Freigabe bekommen. Sie wurde auch angekündigt, Becky Lynch kam raus, hatte, ja, ich fand, gute Reaktionen bekommen vom WWE-Universum und hat halt dann eben gesagt, dass Ronda Rousey nicht die baddest woman on the planet ist, sondern sie ist the luckiest one. Denn sie hat einfach nur Glück, dass Becky Lynch hier nicht antreten darf und dementsprechend jemand anderes gegen Ronda Rousey kämpfen muss. Jetzt hat sie sich die ganzen Leute hier vom Team SmackDown angeguckt. Seien es zum Beispiel Mandy Rose, Sonya Deville, Naomi, Asuka und wen hatten wir noch dabei? Carmella war noch dabei und ja genau, und Lana zum Beispiel noch. Und es stand noch jemand dabei, Charlotte Flair, nämlich diese Wrestlerin, von der Becky Lynch den Titel gewonnen hat und gegen selbige hat sie damals den Heel-Turn verzogen. Und sie hat halt eben dann zu Charlotte Flair gesagt, sie soll dafür sorgen, dass Ronda Rousey aufgibt. Sie soll eben Ronda Rousey zum Aufgeben zwingen, so wie es Becky Lynch eigentlich gemacht hätte. Dann haben sich beide noch umarmt, was ich eigentlich ganz, ganz toll fand. Und Becky Lynch hat halt dann den Ring verlassen und Charlotte Flair wird jetzt halt eben dann bei Survivor Series gegen Ronda Rousey antreten. Ich muss sagen, ja, das Match kann gut werden, auf jeden Fall. Das sind zwei, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Ronda Rousey eine Wrestlerin ist. Charlotte Flair auf jeden Fall, aber beide haben was drauf. Und eben auch der Fight zwischen den Submission Moves. Das kann, ja, beide wollen sich zum Aufgeben zwingen. Das kann auf jeden Fall ein gutes Match werden. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Survivor Series. So, das nächste war dann ein Six-Man-Tag-Team-Match zwischen The Bar, zwischen den Tag-Team-Champions von SmackDown. Cesaro und Sheamus, die ihren neuen großen Freund dabei hatten, The Big Show. Und zwar mussten diese gegen die drei Member von The New Day antreten. Und ja, das Match war jetzt nicht allzu atemberaubend. The New Day hat hier verloren. The Bar und Big Show haben gewonnen. Und The Bar wird halt eben jetzt auch bei Survivor Series gegen die Raw Tag Team Champions AOP antreten. So, jetzt kommen wir zum Hauptpunkt von SmackDown. Das, was wirklich diese Show nochmal einzigartig gemacht hat, nämlich zum WWE Championship Match zwischen den damals noch amtierenden Champion AJ Styles und dem Herausforderer Daniel Bryan. Das Match war technisch natürlich wie zu erwarten, war es sehr, sehr gut und auf jeden Fall ein tolles Match und schön anzusehen. Und ich skippe jetzt mal vor bis zum Ende, denn der Referee war abgelenkt. Was macht ein Daniel Bryan? Er sieht die Chance und verpasst AJ Styles einen Tritt in die Weichteile. Einen Low Blow. Also da war ich dann wirklich geschockt. Denn das war so der Moment, was ist jetzt das? Er haut ihm da voll rein, AJ Styles natürlich angeschlagen dadurch. Und dann gab es halt noch den Running Knee, also den Finishing Move von Daniel Bryan. Das Cover, 1, 2, 3. Und das war's. Titelwechsel. Bei der SmackDown-Ausgabe vor Survivor Series. Sprich, wir sehen bei Survivor Series nicht, wie letztes Jahr auch WWE-Champion AJ Styles gegen Universal-Champion Brock Lesnar. Nein, wir sehen WWE-Champion Daniel Bryan gegen Universal-Champion Brock Lesnar. Das Ganze war ein Schock für viele Fans, denn man hat es auf jeden Fall nicht erwartet, dass Daniel Bryan hier rauskommt. Der hat sich ja zuletzt auch mit The Miz gefädet und jetzt auf einmal ist er selber Heel und ist selber zu dem Bösen rübergegangen. Aber ich fand den Heel-Turn auf jeden Fall, ja, ich fand ihn gut, unvorhersehbar. Und auf jeden Fall nochmal was ganz Neues, was wir natürlich so in dieser Art von Daniel Bryan schon lange nicht mehr gesehen haben. Und er hat zum Beispiel noch im Backstage-Interview wurde er eben gefragt, warum er es gemacht hat. Und er hat einfach nichts gesagt, er hat einfach nur gegrinst, seinen Titel angeguckt und ist gegangen. Also ich bin da echt gespannt, was da nochmal bei der nächsten SmackDown-Ausgabe passiert. Denn das wird echt ein Start für eine gute Fehde. Ich weiß noch nicht, wie sie es begründen, warum Daniel Bryan jetzt hier Heel geturnt ist, aber ich glaube, die haben schon irgendwie eine Begründung, ja, parat, bereit. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall gut werden. Genau, ja, das ist hier kurz der Teil zu SmackDown. Die Episode fand ich auch gut. Vor allem das mit Becky Lynch und dann halt die Umarmung mit Charlotte und dann eben auch eben das ganze Main Event mit dem Heel-Turn. So, an dieser Stelle dann, nachdem wir nun beide Shows reviewed haben, komme ich noch kurz zu meinem Preview zu Survivor Series. Und ich gebe auch meine Tipps hier ab und ja, mache mein eigenes Tippspiel mehr oder weniger wahrscheinlich und werde einfach mal dann präsentieren, wie viele Matches ich richtig getippt habe. Also kommen wir nun zum traditionellen 10 gegen 10 Survivor Series Tag Team Match. Und zwar haben wir, so, jetzt hier haben wir. Also bei Team SmackDown sind dabei Sanity, dann sind Primo und Epico dabei, dann haben wir Luke Gallows und Carl Anderson, The New Day und die Usos und diese treten an gegen Chad Gable und Bobby Roode, The Ascension, The B-Team, The Revival und Lucha House Party. Also ich weiß nicht, aber ich persönlich, weil ich fand das ganze Build-Up von Team Raw hier nicht gut. Ich finde, die haben außerdem dem Bobby Roode und Chad Gable Team hier nicht wirklich irgendwie was hier aussagekräftig ist. Die anderen Teams hatten in der Vergangenheit irgendwie nicht mehr so viel zu melden. Und deshalb glaube ich halt, dass SmackDown unter der Führung von den Usos hier gewinnen wird. So, das nächste sind dann die Tag Team Champions gegeneinander. Und zwar AOP gegen The Bar. Und ich würde eigentlich, ja, das ist jetzt schwierig zu sagen, denn The Bar hat natürlich The Big Show dabei und AOP hat eigentlich in Anführungszeichen nur Drake Maverick dabei. Ich würde jetzt einfach mal aufgrund dessen, dass ich vorher auf Team SmackDown getippt habe, jetzt einfach mal hier sagen, dass Team Raw, sprich AOP, hier gewinnen wird. Dann haben wir noch den WWE Cruiserweight Champion Titel, der verteidigt wird. Und zwar haben wir hier Buddy Murphy, der wird hier anscheinend der Raw-Seite zugewandt und Mustafa Ali, der wird anscheinend hier bei SmackDown gewertet. Ich glaube, dass der Titel hier ganz klar bei Buddy Murphy bleibt, weil ich sehe keine, ja, ich weiß nicht, warum dann den Titel jetzt Mustafa Ali geben sollte, aber ich kann hier auch komplett falsch liegen, aber ich tippe mal zugunsten des Champions. So, das nächste ist dann das traditionelle 5 gegen 5 Survivor Series Elimination Match der Männer. So, bei Team Raw haben wir einen Bobby Lashley, dann haben wir einen Finn Balor, einen Braun Strowman und dann haben wir Dolph Ziggler und den Kapitän Drew McIntyre. Auf der Gegenseite bei Team SmackDown, da haben wir einen Samoa Joe, einen Jeff Hardy, einen Rey Mysterio, einen Shane McMahon und einen Kapitän The Miz. Ja, jetzt habe ich hier das Bild von mir und mir wird gerade bewusst, dass das alles nicht so leicht zum Tippen ist. Ich würde mal hier auf Team Raw tippen, da ja Shane McMahon, The Miz im Turnier, um herauszufinden, wer der Beste der Welt, also the best in the world ist, ersetzt hat. Und ich glaube, dass da wirklich jetzt irgendwie noch Beef kommt. Denn The Miz war anscheinend verletzt, aber hat persönlich gesagt, er kann weiterkämpfen. Und ich glaube, dass die beiden jetzt irgendwie hier Team SmackDown den Sieg kosten werden. Und ja, das glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es mal. Das könnte jetzt für mich hier irgendwie logischer sein. So, dann kommen wir nun zum gleichen Match, nur bei den Damen. Bei Raw haben wir Natalia, Mickey James, naja, Jax, Tamina und Ruby Riott und bei SmackDown Carmella, Asuka, Naomi, dann, wenn ich richtig liege, normal noch Mandy Rose und dann haben wir noch Sonya Deville. Und hier bin ich mir echt, ja, ich glaube, normal, wenn du es richtig bookst, musst du hier Team Raw gewinnen lassen, denn die haben einfach zwei Powerhouses, dann haben sie eine technisch gute Wrestlerin, Mickie James kann auch noch liefern und Ruby Riott ist halt einfach auch nicht zu unterschätzen. Ich tippe einfach mal auf Team Raw, weil ich aufgrund von, naja, Checks und Termine davon ausgehe, dass die hier wirklich Dominanz zeigen werden. Dann kommen wir nun zu Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Beziehungsweise, wenn ich das so sehe, ja, nee, ich bleibe bei meinem Pick von vorher. Und ich würde hier auch Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura, ich würde hier sagen, dass Shinsuke Nakamura gewinnt. Denn vielleicht hat der Dean Ambrose hier noch was mitzureden. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Shinsuke Nakamura, wie auch immer, hier den Sieg davontragen wird. Dann haben wir eben Raw Women's Champion Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Das ist halt sehr schwer zu tippen. Aber ich kann mir vorstellen, ja, damit du irgendwie hier der Storyline... Ja, ich kann mir vorstellen, dass Charlotte Flair gewinnt. Ich tippe das jetzt einfach. Das ist so ein 50-50-Tipp. Da weiß ich jetzt nicht wirklich, was hier richtig und falsch ist, aber ich tippe mal auf Charlotte Flair. Und dann haben wir halt Universal Champion Brock Lesnar gegen WWE Champion Daniel Bryan. Und ich glaube, dass Brock Lesnar hier gewinnen wird, denn ich glaube nicht, dass Daniel Bryan hier irgendwie ja, als Sieger hervorgehen wird, einfach aufgrund dessen, dass Brock Lesnar bisher eigentlich fast immer gewonnen hat. Ja, das kann ich jetzt hier, kann ich natürlich total falsch liegen mit meinen Tipps, aber gut, Survivor Series zu tippen ist halt immer schwer. Und ja, mit diesen Worten beende ich dann auch hier den Podcast. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, hier einen Podcast aufzuzeichnen. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Habe ich hier jetzt ja gut auf, ja, 35 Minuten, glaube ich, geht es jetzt hier raus, also 36 Minuten. Und ja, ich habe hier Raw gecovert, ich habe SmackDown besprochen und Survivor Series. Habe ich noch meine Tipps zu abgegeben. Also alles innerhalb von einer halben Stunde. Das finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht und damit lässt sich natürlich dann arbeiten. So, das nächste, was ansteht hier bei Hirsemann, der Podcast, ist die Survivor Series Review. Denn ich werde mir Survivor Series am Montag anschauen und werde am Montagabend dann mit einem Gast, ich verrate noch nicht wer, der war schon mal da, vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht, aber der war schon mal öfters hier im Podcast, mit dem werde ich dann Survivor Series ausführlich besprechen und einfach mal quatschen, ja, über diesen Pay-Per-View und was auch immer und Storylines und so weiter und so fort. Aber das alles seht ihr am Montag. Das poste ich natürlich auch nochmal auf den sozialen Kanälen, damit ihr das alles mitbekommt. Und bis dahin bedanke ich mich für euer Interesse. Ich bedanke mich vor allem bei denen, die hier zugehört haben, dass sie mir nach so langer Abstinenz nochmal die Chance geben, um mir hier zuzuhören, damit ich wieder anfangen kann mit Podcasten. Ich hoffe, es hat ja für den ersten Podcast nach ein paar vielen Jahren, hoffe ich, dass es jetzt nicht allzu schlecht war und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und damit nochmal danke an alle, die zugehört haben und man hört sich beim nächsten Podcast von Hirsemann, der Podcast.